Good morning and a wonderful good morning. Guten Morgen und einen wunderschönen guten Morgen. I hope everybody is happy. Ich hoffe, alle sind glücklich. And if you're not happy, I hope you're full of the joy of the Lord. Und wenn du nicht glücklich bist, dann hoffe ich, dass du voller Freude des Herrn bist. That's the better choice. Das ist die bessere Wahl. It's good to be back here. Es ist gut, wieder hier zu sein. On this beautiful Monday morning. An diesem wunderschönen Montagmorgen mit Debbie und Elisa answering a lot of good questions. Um viele gute Fragen zu beantworten. Just gonna wait a minute, people to come in. Wir warten nur noch eine Minute, bis die Leute reinkommen. We're almost to the same. When we have 100 people, we start. Wir machen immer dasselbe. Wenn wir 100 Leute haben, fangen wir an. There we go. Almost 100 people. Schau, fast 100 Personen. All right. Okay. Let's go to the questions. Gehen wir zu den Fragen. Guys, I understand. Leute, ich verstehe. That we can. I hope you understand that we can't always answer all of the questions. Ich hoffe, ihr versteht, dass wir nicht immer alle Fragen beantworten können. But I'm doing my best to pick questions that help everybody. Aber ich tue mein Bestes, um Fragen zu wählen, die allen helfen. And sometimes, you know, some of your questions are just. Can't be answered because we don't have time. Und manchmal können einige eurer Fragen nicht beantwortet werden, weil wir keine Zeit haben. So, look, there's a question here that everybody asks. Hier ist eine Frage, die jeder stellt. And it's this one here. Wie beten wir in der Fürbitte? How do we pray for intercession? Guys, I'm not going to answer this question because any moment now. Ich werde diese Frage nicht beantworten, denn wir stehen jetzt kurz davor. We are releasing a series on YouTube only about the subject of intercession. Eine Serie nur über das Thema Fürbitte auf YouTube zu veröffentlichen. It's, I don't remember, maybe 12 or maybe even 15 videos, but it's a long series. Es sind 12 oder sogar 15 Videos. Es ist eine lange Serie. So just keep stay connected with us on YouTube channel and then you will can watch it. Also abonniere einfach unseren YouTube-Kanal und dann kannst du es auch anschauen. Look, this is a question. I think that's a very important question for the time we live in. Diese Frage ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Frage für die Zeit, in der wir leben. Wie kann ich ein einfacher Mensch sein, der leidenschaftlich und lebendig für Jesus ist? How can I be a simple person that's passionate and vibrant for Jesus? Would you like to start, baby? Möchtest du anfangen, Baby? Oh, wait. Okay. Ich warte. Okay. How can you, a simple person that's passionate and vibrant for Jesus? I actually think the answer is not complicated. Ich denke, die Antwort ist nicht kompliziert. You have to make Jesus your absolutely only model of life. Du musst Jesus zu deinem absolut einzigen Vorbild des Lebens machen. The only way that you can make a person, a human being, your model for life. Der einzige Fall, in dem du ein menschliches Wesen zu deinem Vorbild des Lebens machen darfst, is in the area where these people model Jesus. Ist in den Bereichen, in denen diese Menschen Jesus vorleben. Because Paul said, "Follow me as I follow Jesus." Denn Paulus sagte, folge mir, wie ich Jesus nachfolge. Here is a great mistake that Christians make. Hier ist ein großer Fehler, den Christen machen. They focus so much on the teachings of Jesus, but don't take him as a model for life. Sie fokussieren sich so sehr auf die Lehren von Jesus, aber nehmen ihn nicht als Vorbild fürs Leben. So now they have they're full of knowledge of everything that Jesus said. Nun sind sie voller Wissen über all das, was Jesus gesagt hat. But they don't live simple. Aber sie leben nicht einfach. They don't live vibrant and passionate. Sie leben nicht lebendig und leidenschaftlich. So, think. Überleg mal. If Jesus is my model for life, wenn Jesus mein Vorbild fürs Leben ist, I can very quickly find out that I can't worry. Kann ich sehr schnell herausfinden, dass ich mir keine Sorgen machen kann. Because Jesus showed us that he never worried about anything. Denn Jesus zeigte uns, dass er sich um gar nichts sorgte. If Jesus is my model for life, wenn Jesus mein Vorbild fürs Leben ist, I can live under any circumstance. Kann ich unter allen Umständen leben. Jesus said the foxes have a place to go, the birds too, I don't, and he was fine with that. Jesus sagte, die Füchse haben einen Platz, wo sie hingehen können, die Vögel auch, aber ich nicht. Und das war okay für ihn. So Jesus lived a life where he was never stressed, but yet he was never late. Jesus lebte also ein Leben, in dem er nie gestresst, aber auch nie zu spät war. So I don't see any other way how you can live simple, passionate for Jesus and vibrant for Jesus unless he is your only model. Ich sehe keine andere Möglichkeit, wie du einfach, leidenschaftlich und lebendig für Jesus leben kannst, wenn er nicht dein einziges Vorbild ist. Was denkst du, Baby? Gut. Okay, let's go to another question. Okay, gehen wir zu einer anderen Frage. Ah, okay. Müssen wir unser menschliches Leben lieben? Denn es gibt viele Menschen, die Angst davor haben, zu sterben. Do we have to love our human life? Because there are many people that are afraid to die. Guys, it makes zero, zero, zero sense to me. Leute, es macht null, null, null Sinn für mich. If anybody who calls himself a Christian is afraid of death. Wenn irgendjemand, der sich Christ nennt, Angst vor dem Tod hat. I'm going to tell you my own personal conviction. Ich werde dir meine eigene persönliche Überzeugung sagen. Christians may have fear of death, but the disciple of Jesus never has fear of death. Christen können Angst vor dem Tod haben, aber der Jünger Jesu hat niemals Angst vor dem Tod. Because a disciple of Jesus is one that radically follows Jesus. Denn ein Jünger Jesu ist jemand, der Jesus radikal nachfolgt. Where does death bring me? Where does it take me to? Wohin bringt mich der Tod? Into the presence of the one that I've been following for many, many years. In die Gegenwart dessen, dem ich seit vielen, vielen Jahren nachfolge. So, for me, I don't understand how a disciple of Jesus can have any fear of death. Ich verstehe deshalb nicht, wie ein Jünger Jesu überhaupt Angst vor dem Tod haben kann. And look what Paul said. Und schau, was Paulus sagt. You know, if I have one favorite Bible verse from the whole Bible, it's Philippians 1, verse 21. Wenn ich einen Lieblingsvers aus der ganzen Bibel habe, ist das Philipper 1, Vers 21. For me to live is Christ, to die is gain. Leben ist für mich Christus, sterben ist Gewinn. If I win when I die, it doesn't make sense to be afraid of dying. Wenn ich gewinne, wenn ich sterbe, macht es keinen Sinn, Angst vor dem Sterben zu haben. But let me tell you something. Aber lass mich dir etwas sagen. If you spend all of your earthly life making yourself the center of life, you will be afraid of dying. Wenn du dein ganzes irdisches Leben damit verbringst, dich selbst zum Zentrum des Lebens zu machen, wirst du Angst vor dem Sterben haben. If you make all your earthly life Jesus the center of your life, you're excited to die. Wenn du dein ganzes irdisches Leben Jesus zum Mittelpunkt deines Lebens machst, bist du begeistert zu sterben. Oh, I was just thinking, if you're afraid of death, it's because of death is it's like an unknown. Wow. Ich habe nur gedacht, dass man vielleicht Angst vor dem Tod hat, weil der Tod etwas Unbekanntes ist. But for Christians, you should know what's after death. Als Christ solltest du wissen, was nach dem Tod kommt. He gave us the Holy Spirit as a down deposit of what is to come. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung auf das, was kommen wird, also ein Pfand. So, when we have him, we should have an assurance of what's to come, and we should be happy for what's to come. Wenn wir ihn haben, sollten wir also eine Zuversicht über das haben, was kommen wird, und wir sollten glücklich darüber sein, was kommen wird. I think if we're really afraid to die, it's because we're holding on to this life too tightly. I agree. Ich denke, wenn wir wirklich Angst haben zu sterben, liegt es daran, dass wir an diesem Leben zu sehr festhalten. We need to learn to hold on to the spiritual things more tightly. So true. Wir müssen lernen, stärker an den geistlichen Dingen festzuhalten. You know, I have been thinking a lot about what the Bible says. Ich habe viel darüber nachgedacht, was die Bibel sagt. That the bride, which is the church, dass die Braut, also die Gemeinde, she's supposed to constantly say, Maranatha, come, my Lord Jesus. Eigentlich ständig sagen sollte, Maranatha, komm, mein Herr Jesus. That's what the Bible says. The bride and the spirit say, Maranatha, come. Das sagt die Bibel. Die Braut und der Geist sagen, Maranatha, komm. Now, Maranatha means life on earth is over. Maranatha bedeutet, dass das Leben auf der Erde zu Ende ist. Because Jesus is coming back to take us away from this life on earth. Denn Jesus kommt zurück, um uns aus diesem Leben auf der Erde wegzunehmen. And that's something that's made me very sad. Really, really, really, really sad. Und das ist etwas, was mich sehr traurig macht. Wirklich, wirklich traurig. The only Christians almost, except from a few exceptions. Die einzigen Christen, beinahe, außer ein paar Ausnahmen, that I know that from all of their heart say, Maranatha, Jesus, come. Die ich kenne, die von ganzem Herzen sagen, Maranatha, Jesus, komm. Are Christians who are depressed and don't want to live anymore? Sind Christen, die depressiv sind und nicht mehr leben wollen? Are Christians whose life is in such a mess that they are tired of living? Sind Christen, deren Leben so ein Chaos ist, dass sie müde sind zu leben? Where are the Christians? Wo sind die Christen, who are happy in life, die glücklich im Leben sind, where everything is going well, bei denen alles gut läuft, they live in prosperity, in health, in peace, in joy. Sie leben in Wohlstand, Erfolg, Gesundheit, Frieden, Freude. And in the middle of this great life, the heart shouts, Maranatha, my Lord Jesus, I want you to come back. Und inmitten dieses großartigen Lebens schreit ihr Herz, Maranatha, mein Herr Jesus, ich möchte, dass du zurückkommst. If this is not our heart's cry, of course we will be afraid of death. Wenn das nicht unser Herzensschrei ist, haben wir logischerweise Angst vor dem Tod. But everybody who is a true lover of Jesus cannot have fear of death. It doesn't match. Those two things don't go together. Aber jeder, der ein echter Liebhaber Jesu ist, kann keine Angst vor dem Tod haben. Das passt nicht. Diese beiden Dinge gehören nicht zusammen. I'm going to answer a very personal question, which I normally don't like. Ich werde eine sehr persönliche Frage beantworten, was ich normalerweise nicht mag. Ich beantworte normalerweise gerne nur Fragen, die allen helfen. Aber ich werde sie beantworten, weil ich die Person, die sie geschickt hat, wirklich, wirklich mag und liebe. Das ist also eine Ausnahme, mein Freund. Was hat sich in deiner Mentalität im letzten Jahr verändert? What changed in your mentality in the last year? In the last year, what changed in my mentality is something actually very simple to understand. I hope so. Was sich im letzten Jahr in meiner Mentalität verändert hat, ist etwas, das eigentlich ganz einfach zu verstehen ist, hoffe ich zumindest. I think the biggest thing that changed. Ich denke, das Größte, was sich verändert hat, ist. Is to have come to the balance of really, really enjoying everything that God has for me on earth while not being attached to anything. Dass ich ins Gleichgewicht gekommen bin, zwischen alles wirklich zu genießen, was Gott für mich auf der Erde hat, während ich gleichzeitig an gar nichts hänge. Because for many years, I think especially since I had died. Denn seit vielen Jahren, ich denke insbesondere seit ich gestorben bin, I've not placed value on anything on this earth. Habe ich keinen Wert auf irgendetwas hier auf der Erde gelegt. I was like, my reality was heaven and not earth. Meine Realität war der Himmel und nicht die Erde. But what really happened is when Jesus confronted me. Aber was wirklich passierte, als Jesus mich konfrontierte, and when he told me that I need to enjoy everything in this life that he gave me without being letting my heart being attached to it. Und zu mir sagte, dass ich alles, was er mir in diesem Leben gegeben hat, genießen muss, ohne zu erlauben, dass sich mein Herz daran hängt. For instance, zum Beispiel. Today I enjoy Debbie so much more than I ever have enjoyed her in my whole life. Heute genieße ich Debbie so viel mehr, als ich sie jemals in meinem ganzen Leben genossen habe. Not I love her more. I mean, we should always grow in our love. Nicht, ich liebe sie mehr. Wir sollten natürlich immer in unserer Liebe wachsen. But look, this is really sad. I'm making myself very vulnerable here. Aber schau, das ist wirklich traurig. Ich mache mich hier sehr verletzlich. I never could enjoy a vacation with Debbie. Ich konnte nie einen Urlaub mit Debbie genießen. Because I didn't enjoy things on this earth. Denn ich genoss die Dinge auf dieser Erde nicht. Today, what has so changed, I can enjoy every moment of my life here on earth. While if I would lose all of that, my joy would not change. Heute, das hat sich so verändert, kann ich jeden Moment auf dieser Erde genießen. Doch wenn ich all das verlieren würde, würde meine Freude sich nicht ändern. I don't know if you guys can understand that. Ich weiß nicht, ob ihr das wirklich verstehen könnt. Let's find another question. Finden wir eine andere Frage. Why do we preach bad news in the good news? Warum predigen wir schlechte Nachrichten in den guten Nachrichten? Jesus saved you, but now if you don't obey, the Satan will come and bring 7 demons. Jesus hat dich gerettet, aber wenn du jetzt nicht gehorchst, wird der Satan kommen und 7 Dämonen mitbringen. sounds like bad news. Das hört sich nach schlechten Nachrichten an. I don't know who preaches it. I don't. Ich weiß nicht, wer das predigt. Ich nicht. So, you know, if whoever preaches it, I don't believe he preaches the gospel. Wer immer das predigt, ich glaube nicht, dass er das Evangelium predigt. Because this is not the gospel. Denn das ist nicht das Evangelium. When Jesus said that, he never said that about Christians. Als Jesus das sagte, sprach er nie über Christen. Never. Nie. So Jesus never told anybody to cast out a demon of a Christian. Jesus hat nie jemandem aufgetragen, Dämonen aus einem Christen auszutreiben. The people that demons were cast out were people who were not Christians. Die Menschen, aus denen Dämonen ausgetrieben wurden, waren keine Christen. So why should we preach what Jesus said there? Warum sollten wir das predigen, was Jesus hier sagte? You know, what Jesus was saying. Was Jesus sagte war, that you can't get rid of a demon without then surrendering your life to Jesus. It doesn't make sense. Dass du keinen Dämon loswerden kannst, ohne dass du danach dein Leben Jesus hingibst, das macht keinen Sinn. But people preach that gospel to Christians, I think maybe to manipulate or control them. Aber Menschen predigen dieses Evangelium zu Christen, vielleicht um sie zu manipulieren oder zu kontrollieren. So I agree, it's not good news. Ich stimme zu, das sind keine guten Nachrichten. Ich denke nicht, dass es das bedeutet, was er sagt, denn man predigt die gute Nachricht nicht zu Christen, man predigt sie zu Nichtchristen. Ich weiß, woher diese Leute kommen. Ah, okay, ich hatte die Frage nicht so verstanden. Ja, ich weiß, aber es gibt Prediger, die predigen, wenn du jemals Befreiung erlebt hast und nun nicht super gehorsam gegenüber Gott bist, Mann, dann werden Dämonen dein Leben kontrollieren. Sie versuchen, Menschen zum Gehorchen zu bringen, indem sie dem Gesetz gehorchen, indem sie ihnen Angst machen. So, look, Jesus simply said that. Schau, Jesus sagte einfach, if you have lived in the kingdom of the devil, wenn du im Reich des Teufels gelebt hast, you can't get rid of the devil and remain in his kingdom. Kannst du den Teufel nicht loswerden und in seinem Reich bleiben. He said that's why the demon goes around and he takes seven more and comes back, because you are still in his kingdom, you still belong to him. Deshalb geht der Dämon herum und bringt sieben weitere mit, weil du immer noch in seinem Reich bist, du gehörst immer noch ihm. So you have to simply change kingdom. Du musst also einfach das Königreich wechseln. So now you're in a different kingdom, now the devil can't come back to you. Also bist du in einem anderen Reich und der Teufel kann nicht wieder zu dir kommen. Christians should never live by fear of anything. Christen sollten nie aus Angst vor irgendetwas leben. I agree, it's not good news. Ich stimme also zu, es sind keine guten Nachrichten. Let's see what else we have here. Schauen wir, was wir noch haben. Okay, ich beantworte diese Frage, weil ich in einem sehr katholischen Land hier in Brasilien lebe. Also ist das eine gute Frage. Sie ist auf Deutsch. German. Rosenkranz beten und Maria ehren. Beten, wenn es das Glaubensleben stärkt. To pray the rosary and to honor and worship and to pray to Mary if it strengthens my life of faith. Ist Rosenkranz beten und Maria ehren, anbeten und zu ihr beten, okay, wenn es das Glaubensleben stärkt? Look. Schau. Never. Niemals. Let me explain a very simple thing to you. Lass mich dir etwas ganz Einfaches erklären. If you are sick, does it help you to go to the mom of the doctor? Wenn du krank bist, hilft es dir dann, wenn du zur Mutter des Arztes gehst? Does it strengthen your hope of now you're gonna get healed? Stärkt es deine Hoffnung, dass du nun geheilt wirst? So, to pray to the mom is never going to strengthen your faith. Zur Mama zu beten wird deinen Glauben nie stärken. Even though we honor Mary. Auch wenn wir Maria ehren. She was a wonderful, wonderful woman. Sie war eine wunderbare Frau. She lived a life surrendered to God. Sie lebte ein Gott hingegebenes Leben. As Christians, the only one that is the source of our faith is Jesus. Aber als Christen ist der einzige, der die Quelle unseres Glaubens ist, Jesus. You can't get to Jesus through his mom. Du kannst nicht durch seine Mutter zu Jesus kommen. You have to go to him directly. Du musst direkt zu ihm gehen. So praying to Mary, worshiping Mary might create an emotion to you, but that does not mean it strengthens your faith. Zu Maria zu beten und sie anzubeten kann ein Gefühl in dir wecken, aber das bedeutet nicht, dass es deinen Glauben stärkt. So, no, I don't believe it's possible. Also nein, ich glaube nicht, dass es möglich ist. Du hast noch nicht den Teil mit dem Rosenkranz beantwortet. Oh, warum beantwortest du das nicht? Das ist der Teil, wo Jesus sagt, wiederholt nicht immer wieder dieselben Worte. Yeah, your prayer should be from your heart, not from some book or from some beads or some memorization that you do. Dein Gebet sollte aus deinem Herzen sein, nicht aus einem Buch oder von irgendwelchen Perlen oder etwas auswendig Gelerntes. Yeah, when you pray, it's not something you've memorized or something from a book or something somebody told you to do. Wenn du betest, ist das nicht etwas, das du auswendig gelernt hast oder etwas aus einem Buch oder etwas, das dir jemand vorgesagt hat. It's just you talking to God and sharing your heart with him. Du sprichst einfach mit Gott und teilst dein Herz mit ihm. It would be like if I go to him every day and say the exact same sentence because I wrote it down or somebody wrote it down for me, it would be a very weird relationship. Es wäre so, als ob ich jeden Tag zu Reinhard gehen würde und genau denselben Satz sage, weil ich ihn aufgeschrieben habe oder weil jemand ihn für mich aufgeschrieben hat. Das wäre eine sehr seltsame Beziehung. Yeah, I go to him and I talk to him. Ich gehe zu ihm und ich spreche mit ihm. Words that are from my heart or just words that I want to communicate. Einfach Worte aus meinem Herzen oder Worte, die ich kommunizieren möchte. So that's what you need to do to God. Just go and tell him your problems instead of being worried. Using your worry beads. Das musst du auch mit Gott machen. Geh und sag ihm deine Probleme, anstatt deine Sorgenperlen zu verwenden. Sorry, not trying to offend anybody, but sorry, ich will niemanden angreifen. Aber wenn du besorgt bist und das tust, während du dir Sorgen machst, wird dir das nicht helfen. Just tell him from your heart how you feel. Erzähl ihm einfach aus deinem Herz, was du fühlst. Far more effective. Das ist viel effektiver. In fact. In Wirklichkeit. I'm going to tell you something that I hope you can understand. Ich sage dir etwas, das du hoffentlich verstehen kannst. I believe it really makes Mary upset when you pray the rosary. Ich glaube, dass es Maria wirklich verärgert, wenn du den Rosenkranz betest. I tell you why it makes her upset. Ich sage dir, warum es sie verärgert. Because her own son, whom she loves so much. Weil ihr eigener Sohn, den sie so sehr liebt. Jesus. He said, don't keep repeating the same words when you pray. Er sagte, benutzt nicht sich wiederholende Worte, wenn ihr betet. You imagine. Stell dir vor. If something is very, very important to Debbie's son. Dass etwas sehr, sehr wichtig für Debbie's Sohn ist. And Debbie's our son, but we're just talking about Debbie now. He's called Daniel. Und Debbie's, es ist unser Sohn, aber wir sprechen nun über Debbie. Er heißt Daniel. Er lebt in Amerika. And if there's something that's really important to him. Und wenn es etwas gibt, das sehr wichtig für ihn ist, and he's telling everybody, I really, really don't want to do that, please. Und er sagt jedem, ich möchte wirklich, wirklich nicht, dass ihr das tut, bitte. And then you go to Debbie and do exactly what he asks you not to do. How would Debbie feel? Und dann gehst du zu Debbie und tust genau das, was er nicht will, dass du tust. Wie würde sich Debbie fühlen? She would not feel good. Sie würde sich nicht gut fühlen. When you pray the rosary, you're doing exactly what the son of Mary told you not to do, it must upset her. Wenn du den Rosenkranz betest, tust du genau das, was der Sohn von Maria gesagt hat, dass du nicht tun sollst. Es muss sie verärgern. Let's read the question next week. Lesen wir die nächste Frage. Wie hat man Zugang zum Herzen Gottes? Access the heart of God. Would you like to start? Möchtest du anfangen? Herz ist dein Thema, über das du gerne sprichst. You helped me write a book, right? Aber du hast mir geholfen, das Buch zu schreiben. Ohne dich gäbe es kein Herzbuch. So, how do you access the heart of God? The Bible answers the question very clearly. Wie hat man also Zugang zum Herzen Gottes? Die Bibel beantwortet das sehr klar. If you try to get anywhere near the heart of God, you're going to be killed instantly. Wenn du versuchst, irgendwie auch nur in die Nähe von Gottes Herz zu gelangen, wirst du sofort getötet. That's your encouraging statement for today. Yes. Das ist deine ermutigende Aussage für heute. Why? Warum? Because God is holy in nature. Weil Gott von Natur aus heilig ist. And holiness and sin cannot be together. Und Heiligkeit und Sünde können nicht zusammen sein. So, the moment any sinner comes to the heart of God. In dem Moment, in dem irgendein Sünder zum Herzen Gottes kommt, either God has to change from holiness into sin, muss sich Gott entweder von Heiligkeit zu Sünde verwandeln, or the sinner has to die. Oder der Sünder muss sterben. So God loves you so much. Gott liebt dich so sehr, that he made Jesus die, that you can now access his heart. Dass er Jesus sterben ließ, damit du nun Zugang zu seinem Herzen haben kannst, durch Jesus. For many years now, I've been upset about a teaching that is going around here in Brazil. Seit vielen Jahren bin ich nun schon verärgert über eine Lehre, die hier in Brasilien herumgeht. So many people are saying, just connect yourself with your creator. So viele Menschen sagen, verbinde dich einfach mit deinem Schöpfer. There is no connection with the creator unless you connect through Jesus Christ. Es gibt keine Verbindung mit dem Schöpfer, wenn du dich nicht durch Jesus Christus verbindest. And I tell you why I've been upset. Und ich sage dir, warum ich verärgert bin. Because there are millions of people, they believe that they will go to heaven at the end of their lives, but they're going to hell. Denn es gibt Millionen von Menschen, die glauben, dass sie am Ende ihres Lebens in den Himmel kommen, aber sie gehen in die Hölle. Because they've been deceived. Denn sie wurden getäuscht. What do you think about Paul said, I preached one thing and one thing only, and that was Jesus and him crucified. Was denkst du, warum Paulus sagte, ich habe nur eine Sache gepredigt und eine einzige Sache, und das war Jesus und er als gekreuzigt? Because there is no access into the heart of God unless it's Jesus Christ. Weil es keinen Zugang zu Gottes Herz gibt, wenn es nicht Jesus Christus ist. He is the only door. Er ist die einzige Tür. So I really believe we have to come back very seriously and preach Jesus and Jesus and Jesus and only Jesus. Ich glaube wirklich, dass wir ernsthaft dahin zurückkommen müssen, dass wir Jesus, Jesus und nur Jesus predigen. But on the other hand, aber andererseits, that holy and pure God opened his heart wide through the death of Jesus Christ. What a beautiful truth. Dieser heilige und reine Gott öffnet sein Herz weit durch den Tod von Jesus Christus. Was für eine wunderschöne Wahrheit. What a beautiful truth. Was für eine schöne Wahrheit. So don't even try to think you can come near God unless you say, Jesus, you died for me, you opened the door, I can freely now come to the heart of God. Also versuch nicht mal zu denken, du könntest in die Nähe Gottes kommen, es sei denn, du sagst, Jesus, du bist für mich gestorben. Du hast die Tür geöffnet. Ich kann nun freimütig zum Herz Gottes kommen. In Christ, the heart of God accepts you. In yourself, the heart of God rejects you. In Christus akzeptiert dich das Herz Gottes. In dir selbst lehnt dich das Herz Gottes ab. Lord, you want to know, how do you come to the heart of God? Through Jesus Christ. Yeah, but I mean, how do you do it? Well, tell them. No, I mean, like, through... Sie like, wollen wissen, wie du zum Herzen Gottes kommst. Durch Jesus Christus. Ja, aber wie machst du das? Sag es ihnen. Ich meine, durch Meditation. Nein, durch Glauben. You have to come to God and say, God, Jesus Christ paid for me so that I can come to your heart. I believe this. Du musst zu Gott kommen und sagen, Gott, Jesus Christus hat für mich bezahlt, damit ich zu deinem Herzen kommen kann. Ich glaube das. The moment you believe that Jesus paid everything, that you have free access to the heart of God, that's the only thing you need to do, believe. In dem Moment, in dem du glaubst, dass Jesus alles bezahlt hat, damit du freien Zugang zum Herzen Gottes hast, das ist alles, was du tun musst. Glauben. This is a question that a lot of people have. Das ist eine Frage, die viele Leute haben. And let's answer it without answering it. Und wir beantworten sie, ohne sie zu beantworten. Was kann ich tun, dass meine Gebete von Jesus beantwortet werden? Ich bete seit Jahren und ich warte immer noch. What can I do that my prayer is answered by Jesus? I've been praying for years and I'm still waiting. The reason why we're going to answer this question. Der Grund, warum wir diese Frage nicht beantworten, ist. Because on YouTube and I think also on Spotify, we have 19 hours of teaching how to pray in the New Covenant. Der Grund ist, dass wir auf YouTube und ich meine auch auf Spotify 19 Stunden Lehre haben, wie man im Neuen Bund betet. So, I'm glad you asked the question because finally you realize that you've done something for years that doesn't bring results. Ich bin froh, dass du die Frage gestellt hast, weil du endlich realisierst, dass du etwas jahrelang getan hast, was keine Resultate brachte. So at least you understand that something is wrong somewhere. Zumindest verstehst du, dass irgendwo etwas falsch ist. Because many Christians are now, they keep doing the same thing for the years and don't even realize that something is wrong. Denn viele Christen tun dasselbe immer weiter, jahrelang, und sie merken nicht, dass etwas nicht stimmt. Watch YouTube videos. Also schau dir die YouTube-Videos an. Look at the next one. Okay, schauen wir uns die nächste an. Wo finde ich eine deiner Lehren über Ehebruch? Ich möchte es in Hinsicht auf den neuen Bund studieren. Where do I find a teaching, one of your teachings about adultery? I wanna study it in the sight of the New Covenant. Adultery in the New Covenant and adultery in the Old Covenant is the same. Adultery is adultery. Ehebruch im Alten Bund und Ehebruch im Neuen Bund ist dasselbe. Ehebruch ist Ehebruch. It's a sin. Es ist eine Sünde. And sin is going to destroy your life. Und Sünde wird dein Leben zerstören. So I don't know why people think in the New Covenant Jesus thinks different about adultery than in the Old Covenant. Deshalb weiß ich nicht, warum Leute denken, dass Jesus im Neuen Bund anders über Ehebruch denkt als im Alten Bund. The only difference he makes, der einzige Unterschied, den er macht, it's more serious in the New Covenant, ist, dass es im Neuen Bund schwerwiegender ist. No, maybe the confusion comes because the woman caught in adultery, Jesus didn't condemn her, he just forgave her. So maybe that's bringing confusion. Vielleicht entsteht die Verwirrung dadurch, dass Jesus die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, nicht verdammte, sondern er vergab ihr einfach. Das bewirkt vielleicht Verwirrung. Oh no, man, I'm just guessing that the person's thinking maybe it's okay now because Jesus forgives everything. So ich weiß nicht, ich vermute einfach, dass die Person vielleicht denkt, dass es jetzt okay ist, weil Jesus alles vergibt. Es ist nicht so schlimm. No, I'm just imagining I don't have the answer. I think it's a good question. Das ist eine gute Frage, deshalb solltest du sie beantworten. Okay, so look. Also schau. John chapter 8. Johannes 8. When they brought the woman caught in adultery, Jesus did not condemn her. Als sie die Frau brachten, die beim Ehebruch ertappt wurde, verdammte Jesus sie nicht. We can't stop there. Aber wir dürfen dort nicht stehen bleiben. We've got to read the whole story. Wir müssen die ganze Geschichte lesen. After Jesus did not condemn her, what did he say? How did he finish the whole story? Nachdem Jesus sie nicht verdammt hatte, was sagte er zu ihr? Wie beendete er die ganze Geschichte? Debbie wird es euch sagen. He said to her, go and sin no more. Er sagte zu ihr, geh und sündige nicht mehr. Jesus made it very clear, I forgive the adultery, but stop doing it. Siehst du, Jesus machte es ganz klar, ich vergebe dir den Ehebruch, aber hör auf, es zu tun. She's gonna have 7 demons more. Sonst hat sie 7 weitere Dämonen, die sie plagen. Sorry, just connecting questions. Ich habe einfach Fragen miteinander verbunden. If you only look after the woman in your own heart, you have already committed adultery. Jesus sagte sogar, wenn du eine Frau nur anschaust, hast du in deinem Herzen bereits Ehebruch begangen. You know, the main difference between the old and the new covenant is not what God thinks about sin. Weißt du, der Hauptunterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist nicht, was Gott über Sünde denkt. God never changed his mind about sin. Gott hat seine Meinung über Sünde nie geändert. You know, there is not a God in the Old Testament who said sin is very evil, I hate it. And then there's another God in the New Testament who says, actually, I changed my mind. Es gibt keinen Gott im Alten Testament, der sagte, Sünde ist ganz schrecklich, ich hasse sie. Und dann gibt es einen anderen Gott im Neuen Testament, der sagt, in Wirklichkeit habe ich meine Meinung geändert. No, sin is always wrong and evil and destructive. Nein, Sünde ist immer falsch und böse und zerstörerisch. The difference between the Old and the New Covenant is that the price now has been paid so that you don't have to go to hell because of your sin. Der Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bund ist, dass der Preis bezahlt wurde, so dass du nun nicht mehr in die Hölle gehen musst wegen deiner Sünde. And God now relates to you through what Jesus did on the cross, not through what you do. Und Gott steht nun mit dir in Beziehung durch das, was Jesus am Kreuz tat, nicht durch das, was du tust. But the seriousness of sin has never, ever, ever changed. Aber die Ernsthaftigkeit von Sünde hat sich niemals verändert. Paul wrote to the Thessalonians. Paulus schrieb an die Thessalonicher. Look what he said. That's a new covenant. Schau, was er sagte. Das ist der neue Bund. If you commit adultery, God himself will revenge. Wenn du Ehebruch begehst, wird Gott es selbst rächen. God is never excusing adultery ever. Gott wird Ehebruch nie jemals entschuldigen. He forgives it, but he doesn't think it's easy. It's okay. Er vergibt es, aber er denkt nicht, dass es etwas Leichtes ist. But let me tell you something that so many people have gotten into trouble. Aber lass mich dir etwas sagen, das so viele Menschen in Schwierigkeiten gebracht hat. Look, the punishment in the new covenant for adultery has been put on Jesus Christ. Schau, die Strafe im neuen Bund für Ehebruch wurde auf Jesus Christus gelegt. So, what does it mean? Was bedeutet das? It means if you commit adultery, God is not going to stone you to death. Es bedeutet, wenn du Ehebruch begehst, wird Gott dich nicht zu Tode steinigen. That's the punishment. Das ist die Strafe. But the consequences remain. Aber die Konsequenzen bleiben. God never changed the consequences of sin in the new covenant. Gott hat die Konsequenzen von Sünde im neuen Bund nie geändert. So, your marriage is going to be destroyed. Deine Ehe wird zerstört sein. Your family might not talk to you anymore. Deine Familie spricht vielleicht nicht mehr mit dir. Your reputation is going to be destroyed. Dein Ruf wird zerstört sein. We have to come to the place. Wir müssen zu dem Punkt kommen, where we think about the consequences of sin rather than the punishment. An dem wir an die Konsequenzen von Sünde denken, anstatt an die Strafe. Look. Schau. If I commit adultery, wenn ich Ehebruch begehe, if I believe in the sacrifice of the cross, I'm still going to heaven. Wenn ich an das Opfer am Kreuz glaube, gehe ich immer noch in den Himmel. Because Jesus paid for my adultery. Denn Jesus hat für meinen Ehebruch bezahlt. So fear of going to hell is not going to keep me from adultery anyhow. Und Angst davor, in die Hölle zu kommen, hält mich sowieso nicht vom Ehebruch ab. Why don't I want to commit adultery? Warum möchte ich denn keinen Ehebruch begehen? It's going to destroy my relationship with this girl here. Es würde meine Beziehung mit diesem Mädchen hier zerstören. My son from America is probably going to fly over there and try to kill me because I hurt mom. Mein Sohn aus Amerika wird wahrscheinlich herüberfliegen und mich versuchen zu töten, weil ich Mama verletzt habe. I cannot come on the internet and talk to you about Jesus because I've destroyed my own reputation. Ich kann nicht mehr hier ins Internet kommen und mit dir über Jesus reden, weil ich meinen Ruf zerstört habe. Besides that, nobody is happy who's committed adultery. Abgesehen davon ist niemand glücklich, der Ehebruch begangen hat. The Bible warns of the deceitfulness of sin. Sin is very deceptive. Die Bibel warnt vor der Hinterlist von Sünde. Sünde ist sehr trügerisch. Sin is trying to convince you that you'll be happy if you do it. Sünde versucht dich davon zu überzeugen, dass du glücklich wirst, wenn du es tust. That's the deception. Das ist die Täuschung. The truth is, you can never be happy committing sin. Die Wahrheit ist, dass du nie glücklich sein kannst, wenn du Sünde begehst. Let's see what else we have. Schauen wir, was wir noch haben. Oh, that's an interesting question. Oh, das ist eine interessante Frage. Do you think that when Jesus taught us how to pray and he said go to the secret place, that secret place is the prayer in my heart? Als Jesus uns lehrte, wie man betet und er sagte, geh in dein Kämmerchen, denkst du, dass dieses Kämmerchen das Gebet in meinem Herzen ist? So, what is person is asking? Did Jesus mean that we quietly pray in our own hearts? Is that the secret place? Was diese Person fragt ist, meinte Jesus, dass wir still in unserem Herzen beten sollen? Ist dies das Kämmerchen? No. Nein. Although it's a very good thing to pray quietly in the heart. Auch wenn es eine sehr gute Sache ist, still im Herzen zu beten. I do that every day. Ich mache das jeden Tag. When I wake up, I usually stay in bed for about half an hour before I get out of bed. Wenn ich aufwache, bleibe ich normalerweise noch eine halbe Stunde lang im Bett, bevor ich aufstehe. And I stay in my bed to pray. Und ich bleibe im Bett, um zu beten. And I do it in my heart because I don't want to wake up Debbie. Und ich mache es in meinem Herz, weil ich Debbie nicht wecken möchte. So I think it's a good thing to do. Ich denke also, dass es gut ist, das zu tun. But Jesus didn't mean that. Aber Jesus meinte das nicht. Because for anybody to understand what Jesus means, you always have to remember the context and the culture, these two things. Denn wenn du verstehen willst, was Jesus meinte, musst du immer den Kontext und die Kultur bedenken, diese beiden Dinge. The context and the culture was that people there prayed publicly so that everybody would see how wonderful they pray. Der Kontext und die Kultur waren, dass die religiösen Leute öffentlich beteten, damit jeder sah, wie wunderschön sie beteten. So Jesus confronted the religious culture, said, don't be like them, go into your room, close the door, pray between you and your father only. Jesus konfrontierte die religiöse Kultur und sagte, sei nicht wie sie, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und bete zwischen dir und deinem Vater allein. So if you study carefully, the emphasis of Jesus is not your secret place. Wenn du sorgfältig studierst, siehst du, dass die Betonung von Jesus nicht dein Kämmerchen ist. The emphasis of Jesus is don't be religious when you pray. Die Betonung von Jesus ist, sei nicht religiös, wenn du betest. Don't do it for a show. Mach es nicht als Show. Keep talking, baby. You're doing good. No, that's all I have to say. Sprich weiter, Schatz. Du machst es gut. So those people were doing it more for other people to see him than to be heard by God. Eigentlich machten diese Leute es mehr für andere Menschen, damit sie sehen, anstatt dass sie von Gott gehört werden. So if the only time people pray is like in a prayer meeting, they pray out loud because they want to impress other people with how good they can pray. Wenn Menschen nur dann beten, wenn sie in einem Gebetstreffen sind, wo sie laut beten, weil sie andere Menschen damit beeindrucken wollen, wie gut sie beten können. Then it's religious prayers and it doesn't mean anything. Dann ist es ein religiöses Gebet, das gar nichts bedeutet. This is a a question that the Bible doesn't give an answer, so I can only give my opinion. Das ist eine Frage, auf die die Bibel keine Antwort gibt. Also kann ich nur meine Meinung sagen. Glaubst du, wir sind die letzte Generation vor der Entrückung? Do you believe we are the last generation before the rapture? I believe yes. Ich glaube ja. Das ist meine Antwort. Glaubst du, wenn man mit jemand aus einer anderen Kultur oder einem anderen Land befreundet ist oder ihn heiratet, ist es das, was die Bibel mit einem ungleichen Joch meint? Do you believe that to have a boy or girlfriend or to marry somebody from another country or culture, that's what the Bible means to be unequally yoked? If I would believe that, I would live in sin right now. Wenn ich das glauben würde, würde ich jetzt in Sünde leben. I'm Austrian and Debbie's American. Ich bin Österreicher und Debbie ist Amerikanerin. Different culture, different country. Andere Kultur, anderes Land. So, of course, unequally yoked. Very unequally yoked. Auf jeden Fall ein sehr ungleiches Joch, sehr ungleich. When Debbie and me married, the yoke was so unequal that every pastor and leader warned us not to get married because it won't work out. Als Debbie und ich heirateten, war das Joch sogar so ungleich, dass jeder Pastor und Lehrer uns warnte, wir sollten nicht heiraten, weil es nicht funktionieren würde. So, no, of course not. Nein, natürlich nicht. The context is written in 1 Corinthians chapter 5. Der Kontext steht in 1. Korinther 5. And it's very clear, it's people who are Christians and people who are not Christians. Es ist ganz klar, es sind Menschen, die Christen sind und Menschen, die nicht Christen sind. That's the unequal yoke. Das ist das ungleiche Joch. Because they're following two different lords. Denn sie folgen zwei verschiedenen Herren. And that doesn't work. Und das funktioniert nicht. But I don't recommend to marry people from another country and another culture. Aber ich empfehle Menschen trotzdem nicht, jemand aus einem anderen Land oder einer anderen Kultur zu heiraten. Yes. Außer you're willing to work very hard on the marriage. Du bist bereit, sehr intensiv an der Ehe zu arbeiten. And you don't marry out of passion and falling in love. Und du heiratest nicht aus Leidenschaft und Verliebtheit. But you marry because with that partner you want to fulfill God's purpose on earth. Sondern du heiratest, weil du mit diesem Partner Gottes Bestimmung hier auf der Erde erfüllen möchtest. So after having been married to Debbie for close to 37 years now. Nachdem ich nun fast 37 Jahre mit Debbie verheiratet bin. With all my experience, I've never ever met a woman with whom I would rather be married than with Debbie. Mit all meiner Erfahrung bin ich nie einer Frau begegnet, mit der ich lieber verheiratet wäre als mit Debbie. Even not from my own culture and my own country. Auch nicht aus meiner eigenen Kultur und meinem eigenen Land. You just have to make it work. Du musst es nur richtig anpacken. It's a lot of hard work. Das ist viel harte Arbeit. But it's worth it. Aber sie ist es wert. Actually, every marriage is hard work. Eigentlich ist jede Ehe harte Arbeit. Everybody thinks, oh, this marriage is going to be so easy, but it's not. Jeder denkt, oh, ich werde heiraten, das wird so leicht, aber das stimmt nicht. If you want it to be a good marriage, you have to work hard. Yeah. Wenn du möchtest, dass es eine gute Ehe ist, musst du hart arbeiten. You know, I mean, it's always hard to judge really your own life. Es ist immer schwer, dein eigenes Leben zu beurteilen. But from my perspective, and I'm deliberately saying my perspective. Aber von meiner Perspektive, und ich sage bewusst meiner Perspektive, I have a really wonderful marriage. Habe ich eine wirklich wunderbare Ehe. Debbie is my best friend. Debbie ist meine beste Freundin. Enjoy being with her. Ich genieße es, mit ihr zusammen zu sein. Enjoy spending hours talking to her. Ich genieße es, stundenlang mit ihr zu reden. I enjoy working together with her. Ich genieße es, mit ihr zu arbeiten. Ja, junto com ela. It's fun. Es macht Spaß. But, you know, we have to really understand. Aber wir müssen wirklich verstehen. There is marriage is not going to be great just because you marry the right partner. Eine Ehe ist nicht deshalb großartig, weil du den richtigen Partner geheiratet hast. No. Nein. No. You know why? Weißt du warum? Because if you find the perfect partner today, wenn du heute den perfekten Partner findest, in 10 years you will be a different person and your partner will be a different person. Wirst du in 10 Jahren eine andere Person sein und dein Partner ebenfalls. Because every person changes throughout life. Denn jede Person verändert sich ihr ganzes Leben lang. So you have the perfect partner today, but in 10 years suddenly a perfect partner is not the perfect partner anymore. Du hast also heute den perfekten Partner, aber in 10 Jahren ist er nicht mehr der perfekte Partner. Because they have changed and you have changed. Denn er hat sich verändert und du hast dich verändert. For me, it doesn't make any sense not to invest into marriage. Deshalb macht es für mich keinen Sinn, in eine Ehe nicht zu investieren. If you are willing to invest into marriage, wenn du bereit bist, in eine Ehe zu investieren, marriage is going to be heaven on earth. Wird die Ehe der Himmel auf Erden. Or it can be hell on earth. Oder es kann die Hölle auf Erden sein. It doesn't really have to do with who you marry. It has to do with what you make marriage. Es hat nicht wirklich damit zu tun, wen du heiratest. Es hat damit zu tun, was du aus der Ehe machst. Yeah, it's better to start out when somebody is not perfect and work up to be perfect. That's a good one. I like it. Ja, es ist besser, mit jemandem zu starten, der nicht perfekt ist und es sich zu erarbeiten, perfekt zu werden. Das ist wirklich gut. Ich habe nie daran gedacht. Ich auch nicht. Das muss der Heilige Geist gewesen sein. Soll ich an deinem Mentoring teilnehmen oder soll ich an deiner EPS teilnehmen? Was ist besser? Look, if I participate in your mentoring or if I participate in your EPS, which one shall I do? Which one is better? Well, first of all, I cannot tell you what to do. Zuerst einmal kann ich dir nicht sagen, was du tun sollst. But let me just explain the difference for everybody who is watching this. Aber ich will den Unterschied erklären für alle, die das anschauen. These two are as different as day and night is. Diese beiden sind so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Every person can enter the mentoring, but you can't enter the EPS just because you want to. Jede Person kann am Mentoring teilnehmen, aber du kannst nicht an der EPS teilnehmen, nur weil du es willst. At the EPS you have to apply. Bei der EPS musst du dich bewerben. Daniel and me very carefully and prayerfully read through every application. Daniel und ich lesen sehr sorgfältig, betend jede Bewerbung durch. And then we choose people and we reject people. Und dann wählen wir Menschen aus und wir lehnen Menschen ab. There are people who are fasting and praying that we will accept them, but we are not manipulated by anybody. Es gibt Leute, die fasten und beten, dass wir sie annehmen, aber wir lassen uns durch niemanden manipulieren. We carefully choose. Wir entscheiden sorgfältig. And there are two different purposes also. Und sie haben auch zwei verschiedene Zwecke. Yeah, so if you are really interested and want to find out more, you can send a message to direct and Karen will show you the difference. Wenn du wirklich interessiert bist und mehr herausfinden möchtest, kannst du eine Direktnachricht schicken und Karen wird dir den Unterschied zeigen. Two very different things. Zwei ganz verschiedene Dinge. You don't explain what the difference is? Du hast nicht erklärt, was der Unterschied ist zwischen Mentoring und EPS. Hey, Debbie wants me to explain the difference. Okay, Debbie möchte, dass ich den Unterschied erkläre. The mentoring is two recorded video teachings of 30 minutes every week. Das Mentoring sind zwei aufgezeichnete Videolehren a 30 Minuten jede Woche. This is teaching that I don't do any other place, not even in the EPS. Das sind Lehren, die ich nirgends sonst lehre, nicht einmal in der EPS. That I specifically prepare for the mentoring group. Ich bereite sie speziell für die Mentoring-Gruppe vor. Then you're also part of a group, the mentoring family. Dann bist du auch Teil einer Gruppe, der Mentoring-Familie. Where they interact with each other. Wo man miteinander interagiert. You also have a right of one question every month that I personally will respond to. Du hast auch das Recht auf eine Frage jeden Monat, die ich persönlich beantworte. And then we have 12 times a year we have a 3-hour Zoom live. Und dann haben wir 12-mal im Jahr ein 3-stündiges Live über Zoom. Where I will interact with the people and answer the questions. Bei dem ich mit den Leuten interagiere und die Fragen beantworte. And the EPS is 15 days staying at one place day and night. Und die EPS sind 15 Tage, bei denen man an einem Ort Tag und Nacht zusammenbleibt. I will be with you, teach you. And it's a lot of practice and also teaching. It's a totally different dynamic. Ich werde mit euch sein und euch lehren. Es gibt viel Praxis und auch Lehre. Es ist eine ganz andere Dynamik. Very intense. Und sehr intensiv. Very, very intense. Selbst wenn ich vergeben habe, wie gehe ich mit einer Schwester um, die Menschen zerstört, Verwirrung bringt und überall Konflikte auslöst? Es ist schwer zu lieben und mit dieser Person wieder zusammen zu sein, nachdem ich das so viele Male wieder versucht habe. Deal with a sister that destroys people, that brings confusion and brings conflicts everywhere. It's hard to love and to be together with this person again after many, many times. I've tried to do this. So, look, this is your side of the story. Schau, das ist deine Seite der Geschichte. So, let's assume that your side of the story is right, although I don't know, because that sister also has a story to tell. Nehmen wir an, deine Seite der Geschichte ist richtig, auch wenn ich das nicht weiß, denn diese Schwester hat auch eine Geschichte zu erzählen. But let me give you my counsel. Aber lass mich dir meinen Rat geben. Number one, nobody can destroy other people's lives. Nummer 1. Niemand kann das Leben anderer Menschen zerstören. Because nobody is a victim. Denn keiner ist ein Opfer. If people would set limits to that sister couldn't make that mess. Wenn Menschen dieser Schwester Grenzen setzen würden, könnte diese Schwester dieses Chaos nicht anrichten. So obviously people are letting her cause chaos and confusion in their lives. Offensichtlich lassen die Leute sie Chaos und Verwirrung in ihrem Leben anrichten. So that's the first thing. Das ist das Erste. Everybody has to stop being a victim. Jeder muss aufhören, ein Opfer zu sein. And say, sorry, you're not coming into my house. Sie müssen sagen, sorry, du kommst nicht in mein Haus. Block her on your phone. Blockiere sie auf deinem Telefon. What's so complicated? Was ist so kompliziert? That's the first thing. Das ist das Erste. The second thing. Das Zweite. Trust and forgiveness are two different things. Vertrauen und Vergebung sind zwei verschiedene Dinge. If a person truthfully, constantly lies, cheats, steals, makes a mess. Wenn eine Person tatsächlich ständig lügt, stiehlt, Chaos anrichtet, you will forgive the person means you don't hold that against her. Der Person zu vergeben bedeutet, es ihr nicht vorzuhalten. But that person has to earn the trust through repentance. Doch diese Person muss das Vertrauen verdienen durch Buße, durch Umkehr. Repentance means the person is changing her mind about what she's doing and how she's living her life. Buße bedeutet, dass die Person ihr Denken ändert über das, was sie tut und wie sie ihr Leben lebt. And I find it strange that Christians especially. Und ich finde es seltsam, dass insbesondere Christen. They don't seem to have the courage to look people in the eyes and say, nope, I'm not accepting that. Scheinbar nicht den Mut haben, Menschen in die Augen zu schauen und zu sagen, nein, ich akzeptiere das nicht. Look, no leader can abuse you unless you're allowing the leader to abuse you. Schau, kein Leiter kann dich missbrauchen, außer du erlaubst ihm, dich zu missbrauchen. Remember, there are always two sides to every story. Erinnere dich, es gibt immer zwei Seiten zu jeder Geschichte. So, don't trust people who have not earned their trust. Also vertraue keinen Menschen, die das Vertrauen nicht verdient haben. But keep loving them. Aber liebe sie weiterhin. That's what I think. Und das denke ich. Thank you, 9 o'clock. Leute, danke, es ist 9 Uhr. Wednesday, Daniel and me will be back. Am Mittwoch werden Daniel und ich zurück sein. We will do our live, our devotional. Wir werden unser Live machen, unsere Andacht. See you guys. Wir sehen uns, Leute. Tschüss.